Neunte Lektion. Lebensmittel. Weizen. Pschnitze. Weizen. Roggen. Rusch. Roggen. Buchweizen. Gritschiche. Buchweizen. Reis. Ris. Reis. Mais. Kukuruza. Mais. Hafer. Avios. Hafer. Mehl. Muka. Mehl. Grieß. Mannekrupa. Grieß. Margarine. Mayonnaise. Soße. Macaroni. Spaghetti. Nudeln. Lapsche. Nudeln. Die Konservendose. Консервная банка жестяная. Консервдоза. Rindfleisch. Говядина. Rindfleisch. Kalbfleisch. Телятина. Kalbfleisch. Hammelfleisch. Баранина. Hammelfleisch. Geflügel. Птица. Geflügel. Maße. Gramm. Kilogramm. Milligramm. Das Pfund. Der Zentner. Die Tonne. Das Liter. Der Meter. Kilometer. Zentimeter. Millimeter. Hundert. Tausend. Million. Millionen. Milliarde. Milliarden. Wir kaufen ein Kilo Kartoffeln, ein halbes Kilo Fleisch, ein Pfund Käse, ein halbes Pfund Butter, ein Päckchen Tee, eine Packung Zigaretten, einen Liter Milch, eine Flasche Wein, ein Fass Bier. Бочка пива. Ein Fass Bier. Ist es nicht zu wenig? Kleider. Kleider machen Leute. Der Rock. Jubke. Rock. Die Röcke. Die Hose. Brücke. Hose. Die Hosen. Die Bluse. Bluske. Bluse. Die Jacke. Куртка. Jacke. Das Jackett. Jackett, Pidjak. Jackett. Die Weste. Жилет. Weste. Der Hosenanzug. Брючный костюм. Hosenanzug. Der Sportanzug. Die Sportanzüge. Das Kostüm. Дамский костюм. Kostüm. Der Mantel. Пальто. Mantel, плащ, шуба, мантель, шинель, накидка, мантель. Der Regenmantel, дождевик, der Strohhut, соломенная шляпа, Strohhut. Die Strohhüte, die Schirmmütze, кепка-фуражка, Schirmmütze. Die Baskenmütze, берет. Baskenmütze. Die Uniform. Формная одежда. Uniform. Die Handschuhe. Перчатки. Der Strumpf. Чулок. Strumpf. Die Strümpfe. Die Strumpfhose. Колготки. Strumpfhose. Schuhe. Der Schuh. Башмак. Туфля. Schuh. Die Schuhe. Die Halbschuhe. Die Stöckelschuhe. Туфли на каблуке. Stöckelschuhe. Die Sportschuhe. Die Sandaletten. Die Hausschuhe. Домашние тапочки. Hausschuhe. Die Pantoffeln. Der Stiefel. Сапог. Stiefel. Die Stiefel. Die Gummistiefel, резиновые сапоги. Гумиштиефел. Der Absatz, каблук. Absatz, die Absätze. Ohne Absatz, mit hohem Absatz. Die Sohle, подошва. Sohle. Stoffe. Was ist das für ein Stoff? Reine Wolle. Чистая шерсть. Reine Wolle. Baumwolle. Хлопок. Baumwolle. Tuch. Сукно. Tuch. Seide. Шелк. Seide. Leinen. Лен. Leinen. Samt. Бархат. Samt. Manchester. Вильфет. Manchester. Echtes Leder. Натуральная кожа. Echtes Leder. Kunstleder. Искусственная кожа. Kunstleder. Wildleder. Замша. Wildleder. Metalle. Gold. Золото. Gold. Silber. Серебро. Silber. Bronze. Bronze. Bronze. Kupfer. Медь. Kupfer. Zinn. Олово. Zinn. Blei. Свинец. Blei. Eisen. Железо, чугун. Eisen. Stahl. Сталь. Stahl. Schmuck. Die Kette. Цепочка, бусы. Kette. Die Brosche. Die Ohrringe. Серьги. Ohrringe. Das Armband. Браслет. Armband. Die Armbänder. Der Anhänger. Кулон. Anhänger. Die Stecknadel. Булавка. Stecknadel. Die Stecknadeln. Die Klemme. Зажим. Klemme. Die Manschettenknöpfe. Запонки. Manschettenknöpfe. Der Edelstein. Драгоценный камень. Edelstein. Die Edelsteine. Das Juwel. Die Juwele. Der Diamant. Brillant. Diamant. Die Diamanten. Der Smaragd. Изумруд. Smaragd. Die Smaragde. Der Halbedelstein. Die Halbedelsteine. Der Bernstein. Jintar. Bernstein. Der Malachit. Malachit. Der Karneol. Sirdalik. Karneol. Der Türkis. Birüsa. Türkis. Der Jaspis. Jaschma. Jaspis. Souvenirs. Der Kerzenhalter. Подсвечник. Kerzenhalter. Das Tablett. Поднос. Tablett. Die Wärmepuppe. Баба на чайник. Wärmepuppe. Die Pfeife. Трубка. Pfeife. Das Feuerzeug. Зажигалка. Feuerzeug. Der Aschenbecher. Пепельница. Aschenbecher. Das Brillenetui. Футляр для очков. Brillenetui. Die Geldtasche. Кошелек. Geldtasche. Ein gesticktes Handtuch. Вышитое полотец. Ein gesticktes Handtuch. Die Palechschatulle. Schreibwaren. Der Bleistift. Простой карандаш. Bleistift. Die Bleistifte. Der Filzstift. Фломастер. Filzstift. Der Rotstift. Красный карандаш. Rotstift. Die Füllfeder. Авторучка. Füllfeder. Der Kugelschreiber. Der Kuli. Шариковая ручка. Kugelschreiber. Kuli. Die Feder. Перо. Feder. Die Federn. Geld. Verdienen. Зарабатывать. Verdienen. Der Verdienst. Заработок. Verdienst. Der Lohn. Зарплата. Lohn. Die Löhne. Das Gehalt. Оклад. Gehalt. Die Gage. Заработок артиста. Gage. Das Honorar. Die Honorare. Der Geldschein. Die Banknote. Die Mark. Der Dollar. Der 10-Markschein. Der 50-Markschein. Können Sie mir diesen Schein wechseln? Не можете разменять? Können Sie mir diesen Schein wechseln? Kleingeld. Мелочь. Kleingeld. Die Münze. Monete. Das Geldstück. Der Pfennig. Der Schilling. Pfennige. Schillinge. Der Groschen. 10 Pfennig. Der Rest. Сдача. Rest. Herausgeben. Сдавать сдачу. Herausgeben. Das Konto. Счет в банке. Konto. Der Scheck. Денежный чек. Scheck. In bar. Наличными. In bar. Eine hübsche Summe. Порядочная сумма. Eine hübsche Summe. Er hat Geld wie Heu. У него денег куры не клюют. Er hat Geld wie Heu. Geld zum Fenster hinauswerfen. Бросать деньги на ветер. Geld zum Fenster hinauswerfen. Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, wär mein Vater Millionär.